In this constantly evolving world, where trends change with the blink of an eye, how do you connect with your audience? People Powered. The global brand experienced by millions with the power to motivate. A brand that has captured the hearts and minds of a worldwide audience. Built by one fearless leader with an unprecedented and unrelenting vision. John Laurinaitis, WWE Executive Vice President of Talent Relations and General Manager of Raw and SmackDown, uses his extensive championship background to motivate the superstars of today. Pushing them to be the best they can be, all for you. May God bless each and every one of you. May God bless People Power. People Power, a force with a simple mission. Der Podcast ohne Superstition, aber mit Hintergrund. Der obligatorische Host Lenny begrüßt in unregelmäßigen Abständen Chris, Jan, Kleisi, Hirse und viele mehr als Gäste. Wir wünschen nun gute Unterhaltung beim Hören dieses Podcasts. Schönen guten Abend, Tag, Morgen, ich weiß nicht, ey, sucht euch einfach Hobbys, denn läuft das alles viel besser, nein, Spaß beiseite, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des K-Fay Podcast. Und so langsam, dieser Witz ist so langsam ausgelutscht, also man kann es jetzt, diesen Ausdruck darf man in diesem Sinne ruhig mal so verwenden und ich glaube, wenn man jetzt rechnen könnte, würde man sagen, es wäre die 6. Ausgabe des K-Fay-Podcasts. Und da wir ja alle so sehr belichtet sind, dann könnte man natürlich auch in diesem weitergehenden Sinne auch die sogenannten Protagonisten des Podcasts vorstellen. Und das mache ich jetzt auch mal, da ich ja ein ganz kluges Kerlchen bin. Das war wieder eine super Einleitung, Mensch. Und wie immer, also wie üblich, die beiden Hosts, die mit mir ja eigentlich diesen Podcast leiten. Ich bin ja eigentlich nur der obligatorische Host. Das sind ja auch so Nebenhosts. Aber naja, Jan und Chris, schönen guten Abend, ihr beiden. Schönen guten Abend. Ich freue mich, euch beide wieder mal mit dabei zu haben. Denn es ist immer wieder schön mit euch. Es macht einfach Spaß. Und dann haben wir natürlich auch wieder mal einen Mitläufer unseres Das war jetzt etwas heftig. Ja, das ist... Nein, sie nicht ernst. Und die Pekka drinnen ist auch mit dabei. Schönen guten Abend. Jo, guten Abend. Ich würde mich ja jetzt gern wie der Hirsemann in seinem Podcast jetzt letztens ankündigen, aber das lasse ich besser. Ja, das war extrem feierlich und ich glaube, das war eines Chavo Guerrero Marihuana Festivals würdig. So. Chavo! Ja. Weil von Soft-Pornos fangen wir aber erst gar nicht an, weil das wäre ein bisschen zu viel Zeit. Also, wie gesagt, der Kleisi, der Chris und die Jan sind mit dabei. Und jetzt möchte ich erst nochmal, bevor wir zum großen Over-the-Limit-Review kommen, möchte ich noch einmal ganz kurz was sagen zum Interview, was ich in der kommenden Woche zusammen mit dem Kleisi führen werde. Im Interesse des gesamten Teams vom K-Fay-Podcast. Denn Alexander Petranowski, auch bekannt als Thumbtack Jack, einer der bekanntesten Independent-Wrestler Deutschlands, musste ja im Oktober 2010 seine Karriere beenden, aufgrund eines Wirbelsäulenbruchs. Und er hat in der letzten Zeit sich sogar mit seiner Neuauflage, seiner wirklich sehr erfolgreichen Autobiografie, Meine Kämpfe, explizit beschäftigt, Aber natürlich war er auch in der von Marco Eisenbart gedrehten Doku Crimson Mask hauptsächlich und laviert mit dabei gewesen. Und genau diesen Mann werden wir am nächsten Mittwoch interviewen. Das Interview wird dann wahrscheinlich Mittwochabend oder Donnerstagabend kommen. Und ich glaube, gleich die Vorfreude steigt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt das Tournament of Death angeguckt, der C, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, CZW, sag ich mal so. Also und, ich kann auch noch sagen, es werden auch in der nächsten Zeit noch weitere Gäste unseren Podcast bereichern. Gerade ach ja, dazu schreibe ich dir mal schnell was. Gerade auch im Interviewbereich, denn so wie es aktuell aussieht, wird auch der X-Men wahrscheinlich bald mal hier im Interview mit dabei sein. Allerdings, die Rückfragen sind noch nicht richtig aussortiert und soweit das noch nicht fest ist, werde ich auch hier keine weitläufigen Announcements machen. Also, wir können ja mal versuchen, John Laurinaitis bei uns in den Podcast mit reinzubringen. Ja, den haben wir doch hier. Er kommt übrigens in einer halben Stunde nochmal, mit dem habe ich mir schon abgesprochen. Cool. John Laurinaitis ist ja eigentlich sozusagen schon unser richtiger, man kann es ja schon so sagen, unser Insider, was das Ganze angeht. Er ist ja schließlich der Führer, der People Power. Und man kann ihn auch als Diktator bezeichnen. Geil! Da die Superstars in seiner Demokratie wirklich motivieren kann. Sieht man ja auch bei Raw und SmackDown. Und er hat diese Führungsposition wirklich verdient. Und gerade aus diesem Grund hat er bei Over the Limit einen ganz klar verdienten Sieg gegen John Cena geholt. Aber dazu kommen wir später. John Laurinaitis gewann ja schließlich ohne irgendeinen Eingriff im Main Event des Pay-Per-Views. So, das Datum dieses Pay-Per-Views war der 20. Mai 2012, der ist schon wieder 5 Tage her. Wir könnten jetzt noch ein bisschen nostalgieren, was denn am 20. Mai 2012 so passiert ist, aber ich glaube, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Austragungsort war Raleigh, North Carolina, und das ist in den USA, wenn mag es kaum glauben, aber und die Halle, die in Raleigh, North Carolina stand, die aber bald abgerissen wird von mir selbst, die heißt PNC Arena. So, aber jetzt auch mal wieder Spaß beiseite und kommen wir zu Over the Limit. Erstmal eine kleine Randnotiz an euch, wie fandet ihr den Pay-Per-View im Allgemeinen? War er gut? Also ich und Chris haben uns den ja live angeguckt. Von Sonntag auf Montag und wir können sagen, außer das Match, ja, Chris, sag du. Also, außer Christian gegen Cody Rhodes und Brian gegen CM Punk hätte man lieber schlafen können. Vom Schlafen hätte man mehr gehabt. Ja, ich bin im Unterricht am Montag eingepennt übrigens. Ja, gute Nacht, ihr beiden. Kreis, ja. Du musst übrigens auch noch dein kurzes Statement abgeben. Ja, also ich bin ganz anderer Meinung. Ich finde, außer das Clay gegen Mismatch und das Ryback gegen den Jobber gegeneinander angekämpft kann. Kuneko! Kuneko ist kein Jobber! Natürlich ist das ein Jobber! Er hat gegen Camacho gekämpft. Lillian Garcia hat einen epischen Fail gemacht. Ja, gut. Und, ja, das habe ich mir auch. Das habe ich auch sofort gemerkt. Also. Ja, und ich muss sagen, außer die beiden Matches war das für ein B-Pay-Per-View ein richtig guter Pay-Per-View und ich finde, das war überhaupt nicht zum Einschlafen und ich fand, für ein B-Pay-Per-View war das klasse gemacht eigentlich. Relativ. Möchte ich auch mal ganz konkret sagen, ich fand den Pay-Per-View auch sehr gut. Also für ein B-Pay-Per-View war der wirklich nicht schlecht. Man könnte vielleicht hier als herausragende Matches das Tag-Team-Titel-Match nehmen, was auch sehr, sehr gut war. Das Fatal-Four-Way-Match war wirklich ein sehr, sehr gutes. Also man kann hier sich von einem ganz, ganz guten Match reden. Aber ich fand das einfach unterhaltsam. Viele Tempo-Wechsel. Es war aber natürlich auch viel Tempo drin. Also es war schon der Hammer. Und CM Punk, Daniel Bryan, das war natürlich auch also grandioses Match. Es konnte nicht an Ring of Honor-Zeiten anknüpfen. Das ist ganz klar, dass halt der WWE-Stil ist. Es war aber schon für WWE-Verhältnisse waren es extrem viele Submission-Moves und ich glaube, Scheiße, man hat den beiden, was das angeht, sogar sehr vertraut. Und der Jan, der möchte auch nochmal ganz kurz was sagen hier. Also nochmal bezüglich zu dem Squash-Match von Ryback. Ich habe gerade Kuneko gesagt, das war ein Fail. Es war Camacho natürlich, der gekämpft hat. Jetzt habe ich mich wieder an Lillian Garcia orientiert, weil die ja Kuneko gesagt hat. Also man merkt schon, Lillian Garcia und der Jan sind per Satellit verbunden. Ja, natürlich. Also ich glaube, The Rock ist schon zum Greifen nah, Jan. Also du musst immer weiterarbeiten. Ich glaube, mit The Rock bald mal mit dem Podcast mit dabei. Aber da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Sowohl an meiner Stimme und sowohl am Podcast-Business. Naja. Du bist schon gut als Obli-Dingsbums-Host. Ja, genau, der obligatorische Host. Ja, ja, okay. Jan, da ein bisschen Nachhilfe. Also, nein, Jan, kleiner Spaß. So, ich laber auch einfach immer ein bisschen zu viel Scheiße, kann das sein? Also, es ist jetzt nicht unbedingt rückblickend erläutert, was ich hier sage, aber ich meine, in einem Käfigmatch könnte ich meinen Gegner schon zu Tode labern und dann erfolgreich rausblättern. Du könntest gegen meine Mutter antreten, das wäre mein episches Battle. Ja, also merkt euch vor für den nächsten KFA-Podcast ein Audio-Battle zwischen mir und Jans Mutti. Und das wird, glaube ich, auch sehr interessant werden. Da muss ich mir schon mal ein paar Reime rausdenken. Ja, viel Spaß. Ja, vielen Dank. Danke, Jan. Ja. So, ja. Das erste Match war eine Number One Contender Battle Royale. Und es wurde ja als People Power Battle Royale angekündigt. Und der Gewinner sollte an diesem Abend noch einen Intercontinental Titel oder WWE United States Titel Match bekommen. Und ich zähle jetzt einfach mal alle Protagonisten auf. Das ist mir jetzt egal. Ich zähle jetzt einfach mal alle auf. Es könnte jetzt noch ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Also, ist ja Wochenende. Heath Slater, Michael McGillicuddy, JDG, Yoshitatsu, Ezekiel Jackson, Jey Uso, Drew McIntyre, Curt Hawkins, Tyler Rex, Jinder Mahal, The Great Khali, Titus O'Neil, Jimmy Uso, William Regal, Darren Young, Alex Riley, Tyson Kidd, David Otunga und The Miz. Und nicht zu vergessen, der Gewinner des dieser Battle Royale, Christian. Ich hab's wohl gemerkt, 19 Mann, und das muss man vielleicht mal bedenken, in 11 Minuten 57, das ist wirklich eine bravouröse Leistung, und ich merke gerade irgendwie, dass ich das Pre-Show-Match ganz vergessen habe. Kane gewann der da gegen Zack Ryder, via Pin nach dem Chokeslam, bei einer Matchzeit von 6 Minuten 55, zu dem Match brauchen wir auch nicht mehr viel zu sagen, ist nur jetzt der Vollständigkeit halber, dass das hier alles glatt abläuft, und aus dem Grund habe ich dieses Ergebnis jetzt einfach mal schnell noch hinzugefügt. Christian gewann diese Battle Royale, wie gesagt, und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Christian hatte dann halt das Match erhalten gegen Cody Rhodes, aber dazu kommen wir später. Und da werden wir auch mehr dazu erläutern, aber Christians Comeback in einer 20-Mann-Battle Royale, wobei die Entrance auch noch in der Pre-Show ausgestrahlt wird und man dann erst vielleicht 5 Minuten, nachdem das Match gestartet worden ist, im Pay-Per-View, dass man erst mitbekommt, dass Christian im Ring ist. Ich weiß nicht, kann man sich ein besseres Comeback vorstellen? Ja. Nein. Ganz schlechtes Comeback, ganz ehrlich. Man hätte wenigstens noch irgendwie einen Einspieler machen können, wo Christian seine Entrance gemacht hat. Man hätte es einfach anders machen müssen. Man hätte einfach die Over-the-Limit-Banner durch Christian-Aufkleber irgendwie verbessern lassen müssen. Also, ich glaube, dann hätte jeder Zweite sogar der ersten Reihe mitbekommen, dass Christian im Ring ist. Ich glaube, bei der Entrance haben nicht mal welche mitbekommen, weil die gerade noch Cola holen waren oder Bier. Saßen da drin noch, Mensch, wer ist denn das da? Mit der langen Hose, ist das Curt Hawkins? Nein, das ist Christian. Aber Curt Hawkins und Christian sehen sich ja von der Statur her ziemlich ähnlich. Auch von der Haarfrisur. Also, muss man vielleicht mal so sagen. JTG ist ja sozusagen der schwarze Dolph Ziggler. Also, das war mein erster Eindruck, als ich ihn gesehen habe. Und William Regal ist der alte Jack Swagger. Also, irgendwie verstehe ich da was nicht. Also, William Regal übrigens, ich habe hier einen Kommentar wieder bekommen von einem unserer sehr relevanten Hosts hier. Und das ist der Jan, der hat nämlich geschrieben, William Regal im Swagger-Outfit. Und, William Regal und Jack Swagger, vielleicht wäre das noch eine Option, dass man William Regal mit in dieses Stable Jack Swagger Dolph Ziggler mit Guerrero mit aufnimmt. Also sozusagen als der alte Lehrmeister, das würde sogar Sinn machen, finde ich gar nicht. Oder William Regal kommt in die Halle und sagt, excuse me. Ja, William Regal kommt rein und sagt, excuse me, please. My name is William Regal and I'm here talking the perfect way to English. So, now... Ja, ich mach mal lieber Deutsch weiter, sonst wird der Deutscher! Ja, sonst kehren wir noch zum Alkoholismus um und das will ich nicht. So, also, ich würde dann erstmal eure konkrete Analyse hören. Also, fandest du das Match gut für eine Battle Royale? Jan, du als erstes? Also es war schon viel Prominenz im Ring, muss ich ganz ehrlich sagen, also mit Christian, also Leute, die es verdient haben zu pushen, was aber diese scheiß Promotion einfach nicht macht und dafür hasse ich die. Christian, wie gesagt, es hat mich echt überrascht. Ich dachte, ist das wirklich Christian, der da wieder zurückgekommen ist? Er hat sich ja vor WrestleMania nochmal verletzt. Und, wer war da noch? So ein Drew McIntyre? war auch ein möglicher Kandidat zu gewinnen oder sogar auch zwei. Ja, ist ein bisschen komisch. Ich hatte bei Christian auch was in Gedanken. Ist das Chris Benoit, der da im Ring steht? Ich habe ja auch. Nee, der hängt ja irgendwo rum. Also. Ja. Oh, Kneisi. Das war jetzt nicht. Ja, das okay. war die jetzt. Wahrheit. Ja. Ja, die naja. Tut nun mal weh, Jan. So ist es. Ja, aber wie kann man Witze über so jemanden machen, der tot ist? Das ist für mich einfach nur unakzeptabel. Ach, selbst schuld. Nein. Steroide verändern Menschen. Und so auch den Jan. Der Jan ist mit einer Überdosis Coolness gefüllt. Jeden Tag. Wo das denn? Das mal nicht negativ sich auswirkt. Seh oder Jan, was? Fahr fort, bitte. Was machen die Wolken in meinem Zimmer? Naja, egal. Jack Swagger. Also ich habe auch gedacht erst, dass das Jack Swagger wäre. Ich dachte, hey, der wird doch gleich im Tag Team Match antreten, dass er jetzt noch eine Battle Royale macht. Ja, dann haben Chris und ich erstmal gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann haben wir erst gemerkt, dass es Will Regal ist. Und dann habe ich mir erstmal den Arsch abgelacht. Ja, ja, dabei waren noch auch ganz gute Wrestler, wie ich finde. Zum Beispiel Tyson und Darren Young, aber die halt mehr im Tag Team Bereich, muss ich schon sagen, eher besser sind als im Einzel. Dann, wen gab's noch? Tyler Rex, Kurt Hawkins waren auch dabei, ne? Ja. Oder? Ja. Also, ich sag mal jetzt so, die wichtigen Christian, Drew McIntyre, Alex Riley war auch dabei, also von da die drei. Die also, wichtigen. Die wichtigen, genau. Dann, also, David Otunga war auch dabei. Ja, super. Also, es war eigentlich gar kein. Oh, Fresse, Chris. Also, ganz im. Also, im Endeffekt, es war eigentlich keine schlechte Battle Royale, also, es war eigentlich schon ganz unterhaltsam. Und mir war irgendwie klar, dass Christian gewinnt. Also, nach seinem Comeback, also, was hätte er denn machen müssen? Als erster rausfliegen und von Yoshitatsu eliminiert werden oder was? Das hätte ihn ein bisschen runtergemacht. Aber ich verstehe nicht, wieso die WWE. Ich finde es jetzt gut. Ich glaube, Christian ist jetzt ja wieder Face. Finde ich gut, weil man ihn jetzt damit wieder stark aussehen lässt. Nicht wie im letzten Jahr, als er immer vor Randy Orton geflüchtet ist. Und, ja, aber ich verstehe nicht, wieso die WWE ihn jetzt wieder irgendwie runter machen will. Also, Intercontinental Champion, ich bitte euch. Also, der Mann gehört zum World Title und das mindestens für 5 Monate. Also, 5 Monate den Run als World Heavyweight Champion würde ich Christian schon gerne sehen. Das gleiche kann man bei The Miz aber auch mit WWE-Titel sagen. Ja, der war ja auch lange WWE-Champion. Er war. Ja, aber er muss wieder Champion werden, das stimme ich zu. Ich muss hier zugeben, ihr wisst alle, ich mag The Miz überhaupt nicht ringtechnisch. Ich muss sagen, aber sein. Das ist einfach geil, muss auch schon zugeben. Awesome, geil. Aber wie gesagt, für mich gehört The Miz, den Mann hätte man nicht pushen müssen. Ja, also wie gesagt, im Endeffekt war es gar keine schlechte Battle Royale. Christian hat also den Intercontinental-Titel gewonnen. Es freut mich auf jeden Fall, dass er wieder Face ist. Und ich hoffe, dass Christian jetzt, ich sag mal, 3 Monate Intercontinental Champion bleibt und danach sich um den World-Title wieder kümmert. Jo. Das war meine Analyse. Und jetzt der gute Chris. Ja, also ich habe auch gesagt, dass Christian gewinnt, denn alles andere wäre sinnlos gewesen. Wir sind ja nicht hier bei TNA. Aber ich fand es auch ein bisschen doof, dass man gute Leute wie Tyler Rex und Kurt Hawkins, die man ja bei War einen Tag später wieder stark dargestellt hat, einfach zu früh rausgeworfen. Ich glaube, die wurden ja von irgendeinem sinnlosen Wrestler, den wir jetzt nicht erwähnen wollen, als ganz früh rausgeworfen, was ich auch irgendwie scheiße finde, aber das erklärt ja die WWE-Logik. Ja, Christian Sieg fand ich gut und als nach dem Backstage-Event mit Cody Rhodes, wo er gesagt hat, nee, ich trete nicht gegen Cody an, ich hau dir einen in die Fresse. Du meinst Latino. Nein, Segment mit Cody, hatte der da auch. Ja, ein Segment mit Cody. Du hast gesagt, ich trete nicht gegen Cody an, ich trete gegen dich an. Und Christian hat mit Cody geredet. Ja, okay, dann nochmal. Da hat er gesagt, ich werde nicht Santino seine Kurve rackeln, ich werde dir in den Arsch treten. Und ja, das war eigentlich der klare Faceturn und der Titelgewinn. Der war awesome. Und ich glaube auch, er wird 2 Monate oder so Champion bleiben. Bis Justin Gabriel kommt. Das ist meine Hoffnung, dass Justin Gabriel der neue Intercontinental Champion wird und dass Christian dann endlich eine World Title Feder bekommt. Endlich mal einer, der so denkt wie ich, dass Justin Gabriel bald mal Intercontinental Champion werden soll. Ja, aber dazu müsste Justin Gabriel vielleicht nochmal hier turnen. Beim Intercontinental Title ein Face Champion, der zum Überface Champion wird, das ist scheiße. Ja, aber guck mal, es kann ja auch sein, dass Christian den Titel gegen irgendjemanden noch verliert, ne? Ja, Funiko! Du glaubst wirklich noch, dass aus Funiko noch was wird? So, Funiko kann sich verziehen. Ich lache mich schlapp, wenn Zinka gerade neue Intercontinental Champion wird in 3 Monaten. Das wäre so. Der Botchmaster. Ja, der hat ja auch seinen eigenen Botchcast, starring Sin Cara. Und, naja, ich hoffe nicht, dass es Sin Cara wird, da würde ich eher Justin Gabriel pushen. Oder, wen gibt's denn noch so Gutes? Oder Michael McGillicuddy. Ja, Tyler Rex und Kurt Hawkins. Die gehören genau, zu Champions. Also der Champion. Die teilen sich viel. Nein, die teilen sich die Interkontinent. Ja, genau. Darf ich vielleicht mal ganz kurz was sagen? Also, es ist echt der Hammer. Ich lese mir hier deine Berichte durch, Crazy. Und ihr redet ja einfach weiter. Ich finde es klasse. Ihr redet jetzt einfach mal eine halbe Stunde weiter. Und da bin ich wieder da. Nein. Super Seite, Crazy. Kann man nur empfehlen. Werde ich mal hier verlinken direkt beim Podcast-Link. Dann. Okay. Und nicht vergesst Wrestling Replay auch noch wieder. Ne? Ja, generell super, Mensch. Also, der Gleisi, hast du schon deine ausführliche Meinung zu diesem Match? Nein. Wir reden jetzt übrigens schon länger, als das Match überhaupt war. Also, dann fange ich jetzt mal an und höre auch relativ schnell auf. Also, ja, danke, Gleisi. Nein. Nein, für den Pay-Per-View-Einstieg war das mal was Neues. Also, ich bin mir auch nicht sicher, ob das geplant war, jetzt, dass die Battle Royale so in den Live-Pay-Per-View sozusagen reinkommt, aber das sah nicht so aus, aber ja, mir hat die Battle Royale relativ gut gefallen. The Miz und Christian, zwei geile Superstars der WWE, als letztes im Ring. Ich kann mich nicht beklagen. Aber ich fand's irgendwie ein bisschen billig, dass man bumm, bei Pay-Per-View, ach, da ist ja die Battle Royale. Und dass man dann nach der Battle Royale noch Pay-Per-View Intro Spot und Pyro gemacht hat. Das ja, aber das ist mal was Neues. Da könnte ich auch Kane gegen Zack Ryder komplett zeigen. Ja, Zack Ryder will ja keine Sau sehen. Das stimmt auch wieder. Also, ja. Ist echt der Hammer. Also, dieses Match war einfach toll. Nein, es ging, es war ein ganz normales Match. Ich würde dem Match eine 6,5 geben von 10. Also, ja, Chris und ich haben ja auch Punkte gemacht, aber Chris, ich glaube, zur Battle Royale haben wir keine Punkte aufgeschrieben, ne? Da schließe ich mich Lenny an. Ja, ich würde eigentlich mehr so eine 7 tippen. Also, ich fand die Battle Royale eigentlich in der letzten Zeit so einen der besten. Also, die Battle Royale war sogar noch besser als die vor WrestleMania war, wo Chris Jericho die gewonnen hat. Ich gebe dem Match so, ja, eine 7, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Ich schließe mich dem Jan an. Und natürlich auch, weil Christian gewonnen hat. Ja, super. Ja, super. Da kann ich jetzt einfach nur super sagen. Was soll ich auch sonst sagen? Also, ich habe schon gar keine Ahnung mehr, wo wir überhaupt sind, bei welchem Thema. Nein, also, ich glaube, TNA No Surrender. Ja. Was ist das denn? Naja, schauen wir mal. Das nächste Match war ein WWE Tag Team Titel Match. Kofi Kingston, R-Truth. Germans besiegten Dolph Ziggler und Jack Swagger. Und ich muss mal sagen, das Match war wirklich richtig in Ordnung. Es bot richtig kurze Action und es unterhielt mich wirklich ziemlich gut. Aber das Ende fand ich letztendlich doch etwas deprimierend, weil mir ein Titelwechsel lieber gewesen wäre. Weil Ziggler und Swagger haben beide viel Potenzial und der Titel würde ihnen wirklich gut tun. Und damit könnte man sie natürlich auch wieder etwas höher pushen. Aber ich habe die Hoffnung, dass sich der Titelwechsel bald ereignen wird. Und generell zum Match kann man wirklich eine 8,5 geben, mindestens. Also ich habe Hoffnung, also dass Ziggler dieses Jahr noch World Champ wird. Ein sehr, sehr, hast du gerade Adolf Hitler gesagt? Adolf Hitler! Also ich kann mich nur darüber beklagen, dass Dolph Ziggler und nicht der... der Jack Swagger nicht die Niederlage kassiert hat. Also ich hätte... Immer muss ich Ziggler hinlegen, nur weil er die Aktion einfach in der WWE am besten sellen kann. Ja, das fällt inzwischen sogar richtig auf. Bei Tag-Team-Matches, wo Swagger mit dabei ist, immer wird Ziggler gepinnt. Wirklich immer. Ja. Dolph, heute hast du ein Match gegen Johnny Curtis. Sell bitte gut. Es ist der Auftrag, den Dolph Ziggler bekommt, wenn er in den Ring steigt. Nein, Spaß beiseite. Jan, deine ausführliche Meinung zu diesem Match? Ja, Lenny, also ich kann dir da eigentlich nur anschließen. Also ich fand das Match eigentlich auch ganz recht interessant. Ja, nur halt das, mein neuer Liebling Dolph Ziggler, den ich früher übrigens gehasst habe, weil ich ihn als Schwuchtel bezeichnet habe, weil er wirklich ein Schwuchtel war. Ja, aber ich habe so ein Gefühl gehabt, nach der Fehde mit Edge 2011, habe ich ihn einfach gemocht, weil er so gut am Mic ist, also Microphone, Mic Skills, und im Ring ist er eigentlich auch ganz gut drauf, da war er immer gut drin, aber okay, außer als er bei der Spirit Squad war, da war er total scheiße. Also ich muss sagen, das Match war ganz gut. Swagger, ja, also ich kann zu dem Kerl nichts mehr sagen, der ist Chancen, also für mich ist der chancentot, also der gehört wirklich in die Klapse und weggesperrt. Ja, also ich verstehe echt nicht, wieso der Two-Time All-American ist. Für mich ist das erstens kein Gimmick, ist wahrscheinlich einer der einfallslosesten Gimmicks. Schöne Grüße hier mit an die TNA. Einfallslosesten Gimmicks überhaupt. Two-Time All-American. Wenn es auch stimmen sollte, ist das scheiße. Also ich keine Sau. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie man Jack Swagger zum ECW Champion gemacht hat. Nur damit Christian wiederkommt und den großen Hype bekommt wahrscheinlich. Deswegen, also er war nur so ein Übergangsmann. Also ja, mit Hardy war ja Champion und da ging er dann noch in die Fehde mit Jeff Hardy. Das war vielleicht auch ein Grund. Ja, aber warum hat man da nicht so einen Mann wie Tommy Dreamer als ECW Champion gemacht? Also, das verstehe ich einfach nicht. Wieso Jack Swagger, der gerade mal da 3 Monate war, hat mal ein paar Jobbers kaputt gemacht, bekommt sofort ein ECW Title Match und gewinnt das Match. Also, verstehe ich überhaupt nicht. Naja, egal, ich reg mich jetzt nicht mehr drüber auf. Also, dann wurde er World Champion ein Jahr später. Also, das war das absolut Schlimmste, was die WWE jemals gemacht hat. Ich hätte wirklich Christian damals zum bei WrestleMania 26 zum Money in the Bank Sieger gemacht, wo sie eine Fehde mit Edge gemacht 2010. Das wäre mal geil gewesen. Naja, ist ja auch egal. Also, jetzt bin ich wieder total vom Thema abgekommen. Ach ja, Tag Team Match. Kofi Kingston und R-Truth. Also, Kofi Kingston ist wirklich einer der besten Highflyer, die die WWE zu bieten hat, aber er wird niemals, also viele sagen immer, er wird zurzeit wirklich einen John Morrison ersetzen und das ist auf jeden Fall nicht stimmt. Das ist eine Lüge. Das ist eine absolute Lüge, das ist eine absolute Frechheit, sowas zu bezeichnen. Nur weil Kofi Kingston einen Handstand beim Royal Rumble gemacht hat, sowas ähnliches hat John Morrison auch getan. Er ist nämlich bei Royal Rumble 2011 auf die Absperrung gesprungen und ist dann zurück auf die Leiter und zurück in den Ring. Also ich verstehe echt nicht, also Kofi Kingston ist niemals der zweite John Morrison. John Morrison ist 100-mal besser als er im Ring, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Frechheit, den als zweiten John Morrison. Ja, weil Kofi, der führt ja zum Beispiel seine Bodypress. Man sieht immer, wie der da rumwackelt. Der kann keinen Move sauber ausführen. Und wenn er immer, wenn er eingetaggt wird zum Ende des Matches, springt er immer rein in den Ring. Also das langsam wird echt langweilig. Wie weit will er denn noch hochfliegen? Beim nächsten Mal springt er die Decke. ja, ist ehrlich so. Also, du meinst zum Mond, meinst du? Ja. Das kann ja in Ladder-Matches der Vorteil werden. Ja. Und, R-Truth, also, er ist eigentlich ganz gut zu bringen, aber, was er zurzeit auch so ist, also, dieses Little Jimmy-Gimmick, das ist einfach auch schlecht und, als Heel hat er auch dieses Gimmick gehabt, das war nicht auch schlecht, aber als Heel war er trotzdem geil, hat geile Promos gehalten. Jo. Dieser Psycho-R-Truth, aber wieso den man jetzt wieder face geturnt hat, also, ich verstehe das nicht. Warum, WWE? Warum seid ihr alle so bescheuert? Also, ich verstehe das nicht. Ich bin gleich am Heulen hier. Also ganz ehrlich, aber jetzt zurück zum Match, also ich verstehe auch nicht, warum man Ziggler so runter machen will. Also ich meine, der war im letzten Jahr, hat er bei der Survivor Series und bei Vengeance, glaube ich, zweimal hintereinander beim Pay-Per-View zweimal Match bestritten. Also, und dann, wie gesagt, war auch World Champion eine kurze Zeit, 2011, also ich verstehe echt nicht. Für eine Stunde, ja, aber trotzdem. Obwohl ich dazu mal sagen muss, ich mag Edge mehr als Dolph Ziggler, das ist eindeutig. Weil er auf jeden Fall mehr erreicht hat. Das muss man schon sagen. Ja, guck mal an, wie lange Edge in der WWE war und wie lange Dolph Ziggler wirklich als Dolph Ziggler erst dabei ist. Ja, aber man hat früher einfach gesehen, Edge, man hat ihn immer im Tag Team mit Christian gesehen und manchmal auch mit Hulk Hogan und mit Rey Mysterio war auch eine Kurzzeit ein Team. Aber man hat nie gedacht, dass dieser Typ irgendwie mal im Einzelbereich so gut wird. Dann hat man das einfach mal probiert und siehe da, was ist mit ihm passiert? Er ist jetzt ein Hall of Famer und der war einfach nur grandios. Wie er die Matches immer bestritt, ich kann mich nur an diese Awesome-Fehde 2006 erinnern mit John Cena oder ich sag nur 2008 gegen den Taker, das war einfach nur Awesome. Jo. Also, aber jetzt zurück zu Dolph Ziggler, er ist wirklich wahrscheinlich einer der besten, also er könnte wirklich der nächste Edge werden, aber auf jeden Fall, was er Edge erreicht hat, wird er nie einkriegen, aber der hat Talent, genau wie The Miz, Drew McIntyre, die haben alle ein Talent, aber die WWE sieht's nicht und lassen sie von Ryback, Brodus Clay und sowas squash, also das verstehe ich. Ja, Mensch! Ja, ich weiß, ich laber hier zu viel, also deswegen sage ich einfach... Nein, das ist doch alles okay, das ist alles nur im Rahmen, Mensch. Ich will schon die 2 Stunden vollkriegen, also laber weiter, Jan. Okay. Ja, also ganz ehrlich, zurzeit die Tag Team Szene ist eh nicht so gut. Also bis auf, also Kofi Kingston, R-Truth, das ist für mich ein scheiß Tag Team. Die Usos, naja, also ich mag es jetzt auch nicht persönlich, aber was sie schon im Ring zeigen, ist eigentlich gar nicht schlecht. Der Entrance ist hammermäßig und die gehören jetzt auch wirklich mal zu den Tag Team Champions. Können sie gerne werden und danach können sie von mir aus wieder in der Entlassungsweile entlassen werden und dann zu TNA wechseln. Mir auch egal, also. Nee, aber nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Freund der Usos, aber die verdienen das einfach mal, Tag Team Champions zu werden. Die haben sich so lange den Arsch aufgerissen, also die verdienen das schon mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Jungs, ich gebe euch hier damit auch nochmal einen ganz kurzen Auftrag. Versucht mal bei moonsault.de, bei powerwrestling.de, in altgroßen Foren, bitte mal für unseren Podcast irgendwie zu werben. Denn gerade jetzt in Hinsicht auf das Interview mit TJ brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Publicity. Deswegen würde ich euch bitten, wenn du das machen würdest. Wir haben mir wirklich sehr wichtig. Kann ich gerne machen. Wärt ihr dazu bereit, euch mal beim Moonsault oder so anzumelden und einfach mal ein neues Thema zu erstellen? Das ist, das, aber moonsault.de, ich kenne mich jetzt nicht so ganz aus. Das ist aber kostenlos, ne? Ja Cyborg, das ist kostenlos. Also okay. Ich wollte mich ja demnächst auch bei Wrestling irgendwas anmelden. Das ist auch eine riesengroße Sache. Nein! Mach das einfach bitte, weil wir brauchen jetzt gerade in Hinsicht darauf. Ich geh mal kurz hier, ich guck mal, wie die heißt. Viel Publicity. Also, es wäre mir sehr wichtig. Und Wrestling ist tierisch. Hier. Wrestlingfever.de. Ah, okay. Ist eine gute Seite. Ja. Da mache ich, da wird manchmal auch mein Blog reingestellt. Ey Leute, mal ganz kurz nebenbei. Ja, ey, mal ganz nebenbei, stimmt das wirklich, dass Chris Jericho beinahe in Brasilien verhaftet wurde? Ja, das stimmt. Ja, das war, Das soll stimmen, aber das war natürlich alles ein Work, also... Nein, warte, dass die WWE suspendiert waren, Work, aber die Regierung hat da wirklich nichts. Ja, das ist wirklich da, das ist auch wenn, so. Also, ja, wenn ich mal was zum Thema Chris Jericho sagen dürfte, ganz kurz... Also, die WWE hat ihn 2 Monate lang angekündigt mit diesen genialen Promo-Videos, da wo dieser Junge, jetzt sagt, viele haben ja angeschrieben, dieses Video, diese Promo-Videos sind alle scheiße, also ich verstehe echt nicht, was diese Leute für ein Problem haben. Ich fand diese Promo-Videos einfach nur geil, viele haben vermutet, nachdem dieses Mädchen noch in diesen Promo-Videos aufgetaucht ist, dass das wirklich eventuell Shane McMahon und Stephanie McMahon sein können. Das Mädchen, ja, wer das Mädchen war, das ist jetzt leider nie herausgefunden worden. Auf jeden Fall war klar, dass Chris Jericho wiederkommt. Also ich habe das auf jeden Fall zu 100% vermutet und ich hatte recht. Als er wiederkam, da habe ich so ausgeflippt. Chris Jericho gehört zu einem meiner Top 5 Wrestlers, die ich hier nicht aufzählen will. My Favorite 5. Nein, Chris Jericho, also wirklich einer der besten überhaupt. Aber ich verstehe nicht, wieso hat man ihn return lassen? Er war jetzt in allen 5 Pay-Per-Views dieses Jahres dabei. Und welches davon hat er mal gewonnen? Royal Rumble Match, ausgeschieden. Elimination Chamber Match, ist er rausgeflogen, weil Punk ihn im Tritt gegen den Kopf verpasst hat. WrestleMania gegen Punk verloren, Extreme Rules gegen Punk verloren. Und jetzt bei Over the Limit, da kommen wir gleich noch zu dem scheiß World Heavyweight Title Match. Da hat er auch nicht den Titel gewonnen. Also ich verstehe nicht, warum hat man jetzt Chris Jericho wieder return lassen, obwohl man weiß, dass er jetzt mit Fozzy wieder im Juni auf Turnier geht. Nur für 5 Monate mal wieder in die WWE kommen und dabei diese geilen Promo-Videos. Also ich verstehe echt nicht, was der Sinn dahinter ist. Für den Royal Rumble, da waren wir, unter anderem wir und auch das ganze Internet halt schuld, dass wir alle geschrieben haben, Jericho gewinnt. Denn er hätte gewonnen, wenn das nicht geschehen wäre. Ja, das gleiche war auch beim Elimination Chamber Match. Ach so, ich schreibe auch immer, der Undertaker wird eh gegen Triple H gewinnen und was macht dann die WWE? Ja, dann sagen, ach, der hat da, haben so viele Nein, aber Undertaker guck mal, gewinnt. Nein, aber warte mal, genau das gleiche war ja auch mit Karma, die sollte ja bei Extreme Rules zum Beispiel auch zurückkehren und weil alle Fans geschrieben haben in Twitter, ja Karma Return, haben sie das ja kurzfristig auch geändert. Ach so. Ja, und halt das ist doch scheiße, also ganz ehrlich. Oh, What's the Limit, davon auch gehört die was Match. Das ist einfach schön, das ist einfach eine ganz rege Diskussion, das freut mich einfach. Dann soll die WWE nicht so viel mit Internet machen, dann können sie sich auch nicht beschweren. Leute, ich möchte mal eben kurz noch was sagen. Okay, kannst du gerne machen. Wir kommen wieder vom Thema ab. Oh, das bin ich schon die ganze Zeit. Also. Ja, also. Du warst schon mal beim Thema. Ja, beim Tag Team. Also ganz kurz noch das Tag Team Match. Es war gut. Leider haben Kofi Kingston und R-Truth gewonnen. Für mich gehören wirklich die Tag Team Champions jetzt Kurt Hawkins und Tyler Rex oder Darren Young und Titus O'Neil, weil die einfach das Potenzial dazu haben. Schluss aus und Ende. Ich sag für Kofi Kingston und R-Truth scheiße. Ja, Chris, du musst jetzt noch deine. Richtige. Ja, deine Meinung abgeben. Oh. Also erstmal würde ich sagen, dass das ist kein Tag Team mit Kofi Kingston, sondern das ist ein Stable. Man darf nicht Legitimie vergessen. Und also für ein Tag Team Match und für ein Pay-Per-View dann noch, für ein Pay-Per-View Tag Team Match. Meistens dauerten die ja nur so 5 Minuten und waren so schlecht wie so immer bei Raw, SmackDown, NXT Superstars und bei der nicht mehr vorhandenen FCW sind. Aber er war wirklich überrascht, vor allem ich habe wieder einen tollen Monkey Flip mit Ziggler gesehen. Das ist der einzige, der dabei noch Rückwärtssalto macht. Respekt, Ziggler. Vorwärtssalto. Ja, kann sein, muss aber nicht. Sag mal so, er kann alles, ne? Ja. Er ist Superman. Alles außer Gewinn momentan. Naja. Wo war ich stehen geblieben? Dass er fliegen kann wie eine Leberwurst. Seit wann kann Leberwürste fliegen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das google ich jetzt mal eben und Chris redet mal weiter. Was wollte ich denn noch sagen? Dass Kofi Kingston und Schub scheiße sind. Danke, Jan. Jetzt hast du mir einen weiteren Satz geklaut, aber dafür muss ich einen weiteren Satz wieder anschließen, den ich hiermit auch vollendet habe. Und wie gesagt, ich fand das Match gut. Es war jetzt zwar nicht ein 10-Sterne-Match, 5-Sterne-Match, es war schon Pay-Per-View-würdig. Nur es hatte halt die falschen Sieger, weil Jack Swagger, Jan hat es ja schon ausführlich erklärt, der hat sehr viel Talent. Der hat gar kein Talent. Jack Swagger ist einfach nur boring und aus Ziggler ist das genaue Gegenteil. Und ja, also wie gesagt, das Match war ganz okay und damit gebe ich weiter an den guten Kleisi, der über das Match auch was in seinem eigenen Podcast berichtet hat, den ihr auch auf YouTube findet und darüber wird er euch jetzt mehr erzählen. Das ist vollkommen richtig, also, was ist das denn? Naja, das Tag Team Match war halt WWE-Style. Die Heels dominieren einen der Faces in der Ringecke zusammen und nach einiger Zeit kann der Face sich halt befreien und wechselt mit seinem Tag-Team-Partner. So muss man das halt bezeichnen, aber von der Aktion her war das Tag-Team-Match schon eigentlich auf sehr gute Stufe geführt und ja, ich sag's wie letztes Mal, wo ich hier war, habe ich glaube ich auch gesagt, ich mag R-Truth und Dolph Ziggler, ich mag Kofi Kingston und Jack Swagger nicht. Ja. Und ich bin froh, dass Dolph Ziggler und Jack Swagger keine Tag Team Champions sind, denn ich möchte die beiden nicht als zusammen als Tag Team sehen und deswegen auch erst gar nicht als Tag Team Champions. Also Dolph Ziggler bitte ganz schnell als Einzelwrestler und Jack Swagger von mir aus als Lückenfüller, als Superstar für WWE Superstars oder einfach wegwerfen. Wegwerfen. Ja. Apropos wegwerfen, wann kommt eigentlich mal die Entlassungswelle? Wahrscheinlich gar nicht, genau wie in Drafts. Und damit sind wir eigentlich auch schon mit diesem Match fertig, also was heißt hier schon? Also es ist irgendwie eine sehr... Was, wer muss noch? Das wollte ich auch gerade sagen, was heißt schon? Also man muss wirklich sagen, es ist eine rege Diskussion bis jetzt in diesem Podcast. Also ich finde, das passt bis jetzt sehr, sehr gut zusammen. Wir waren uns noch nicht einig insgesamt. Also ich glaube, keiner war sich irgendwie so richtig mit dem anderen einig. Doch, ich habe zugestimmt, dass das Tag Team Match gut ist und das hat auch der gute Chris gesagt. Ja gut, ich ja auch, aber naja. Aber nicht zu 100% stimmen wir bisher miteinander ein. Na okay. Ja. Dann schließen wir jetzt einfach mal das Thema ab, aber wir lassen die Frage mal im Raum stehen. Also, es könnte trotzdem noch interessant werden. Das nächste Match war das Diven-Titel-Match. Layla besiegte in ihrem Fall Beth Phoenix via Pin nach dem Layout bei einer Matchzeit von 7 Minuten 10. Und ich muss ehrlich gesagt zugestehen, einige haben gesagt, das war ein extrem gutes Diven-Match. Ja, aber schon. Da muss ich mal einhaken. Also das waren extrem, da waren zwei große Botches drin in den Moves und das Match war desaströs. Also ich muss wirklich sagen, im Vergleich zu ehemaligen Diven-Matches mit Chess, mit Jacqueline, mit Trish Stratus, mit Lita, also ich frage mich, wie manche Leute darauf kommen, ein extrem gutes Wrestling-Match gesehen zu haben von den Diven. Also es war gut, aber extrem gut. Also meine Güte. Also für WWE-Divas-Verhältnisse im Jahre 2012 war es eigentlich schon ganz gut. Ja, jetzt erklär mal, wie du das so siehst in der WWE von Diven. Jetzt bin ich gespannt. Für Diven-Verhältnisse. Was sind Diven-Verhältnisse in der WWE? Jetzt bin ich gespannt. Also Dieben-Matches enden ja normalerweise wie ein Roller. Oder ihr ersten Finisher. So ist es. Natürlich. Meistens das ist nur bei Beth Phoenix Matches so, da will die Gegnerin zuschlagen, dann weicht Beth Phoenix aus, schnappt sich ihre Arme, Glam Slam Ende. Ja, super. Naja. Oder wie neuerdings bei Layla mit dem Layout. Also der hat ja bei Extreme Rules und jetzt auch bei Over the Limit. Oder AJ mit ihrer Ohrfeige. Ja, so ist es. So ist das. Also ich glaube, Jan macht jetzt einfach mal den Anfang, danach der Chris und danach der Kleisi, direkt im Anschluss. Vorher möchte ich dazu sagen, dass Layla meiner Mathelehrerin irgendwie ähnlich sieht. Okay, das wollte ich mal nur dazu sagen. Hast du ein Glück? Ja, was meinst du, was ich in meinem Matheunterricht mache, Kleisi? Rechnen! Ja, masturbieren! Das reimt sich sogar. Mensch, ich bin wieder der Reimkönig. Addieren, subtrahieren. Ja, also wir haben heute hier den Reimkönig, das bin ich, ne? Dann haben wir den Masturbationskönig, den guten alten Jan. Und am nächsten Mittwoch haben wir den King of Schwarzfahring hier, den guten alten Alex. Er hat es ja in seinem Buch ganz präzise beschrieben, wie man richtig schwarz fährt. Es könnte interessant werden, da habe ich auch schon noch die eine oder andere Frage parat. Na okay, Jan, mach mal weiter. Also das ganze Match lang war irgendwie meine Hand weg, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich in der Hose. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Bei einem Match von Beth Phoenix hast du die Hand in der Hose. Ich habe ganze Zeit auf Layla gestarrt, beziehungsweise so. Meine Mathelehrerin, ich bin immer noch nicht sicher, wer das ist. Das Match, naja, also Layla, habe ich ja schon oft gesagt, gehört zu einer meiner Top 3 Diven, aber das war echt schlecht, das Match, was sie gezeigt hat. Also so gut war es auch nicht. Der Phoenix hat ja, soweit ich weiß, glaube ich, sehr oft an die Stelle draufgetreten, wo noch das Bein verletzt war von Layla. Da konnte man auch noch richtig die schönen, das, wie nennt man das nochmal, was am Bein getragen hat? Wie nennt man das Teil nochmal? Ich bin nicht so ein Experte da drin. Was sie am Bein getragen hat. Manschette, genau. Also da hat Beth Phoenix so sehr oft drauf getreten, also das sah schon echt heftig aus, also ich dachte schon, hör auf Beth Phoenix. Also Beth Phoenix gehört so wirklich einmal der schlechtesten Team, was die WWE jemals rausgebracht hat, ganz ehrlich, also, natürlich auch einer der hässlichsten. Karma, also das Match, AJ? Wie gesagt, natürlich, Kleisi, Chris ist hier, deswegen dürfen wir es nicht so laut sagen, ja, also zu diesen Matches kann ich eh nicht sagen, seitdem Lita aus der WWE ist, also ich habe ja noch ein bisschen mitverfolgt, Lita, ich bin ja 2005, habe ich ja erst richtig angefangen, Raw konnte ich ja leider nicht so verfolgen, weil es ja nie im Fernsehen kam. Und ja, trotzdem, also Lita fehlt einfach, sie war ja bei der WrestleMania Access dabei, falls es noch niemand Lita war auf jeden Fall bei WrestleMania Access, hat da ein bisschen geredet über ihre tolle Zeit bei der WWE, aber hat auch ein wenig die Diven Division gesagt, die Scheiße momentan, und da sollte sich mal wieder was bessern. Aber, also wie gesagt, das Match war einfach nur blöd, also ich, so schlecht kann es echt nur die Diven-Matches sein. Bei WWE, TNA ist auch nicht besser. Also, ganz im Ernst, das Match hat mich null interessiert von Anfang an bis Ende. Ich dachte, Layla würde wirklich was aus diesem Match rausbringen, aber sie hat mich komplett enttäuscht und von daher sage ich nur, war ein scheiß Match, freut mich, dass Layla weiterhin Champion ist, aber, also langsam und sicher, will ich mir überlegen, überhaupt nicht mehr Diva-Matches anzuschauen. Also ich traue, wie gesagt, der Zeit noch von Lita und Trish Stratus her, aber, tja, sie sind einfach weg. Du widersprichst gerade deiner Live-Wertung, denn bei unserem Punktzahl, die wir mal ganz danach immer vergeben haben, hast du, glaube ich, 7 Punkte gegeben. Ja, weil Layla dabei war und meine Hand hat mir das auch geraten. Wenn du verstehst, was ich meine. Naja, also das war... Also, ja, also das war jetzt keine gute Analyse von mir, ich weiß, aber ich kann zu Divas Matches Analyse kann ich eh nichts Gutes dazu geben. Von daher, tut mir leid, wenn die Analyse jetzt schlecht war. Ich hatte ja schon eine gute Analyse bei dem Tag Team Match. Von daher scheiße ich auf meine Analyse und ich gebe weiter an den guten alten Chris. Okay, das ist gut und alt, das überlegst du dir nochmal, denn ich könnte. Naja, also das Divas Match ist zwar wie zu erwarten für Beth Phoenix Verhältnisse. Naja, also Beth Phoenix ist. Selbst für eine Diva in der WWE eigentlich scheiße, finde ich jetzt. Layla ist natürlich, also von den In-Ring-Skills ist, sag mal, mit Eve Torres und mit Natalya momentan die beste. Und Ah ja, also die Aktion, dass man auf die Manschette drauf tritt und so, das war. Also das war ungewohnt für ein WWE-Divas-Match. Aber ich fand es auch gut, dass die in der Divas-Division mal so ein Schrott gebracht wird. Ja, das Ende fand ich. Also ich dachte schon, als die gute alte Layla sich aus dem Glam Slam eingerollt hat, da habe ich schon gedacht, ach, ein Roller, Match gleich zu Sorry, Ende. Sorry, darf ich mal ganz kurz einhaken. Also, wie kann man nur so lange über ein Diven-Match reden? Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Anweisungen gegeben habe, oder? Also, ihr redet ja wirklich über das Diven-Match, als ob es das Weltmeisterschaftsfinale wäre. Das ist echt der Hammer. Und das Beste ist, ich war noch gar nicht dran. Wir können ja mal einen Europameisterschafts-Podcast machen, dann schauen wir mal, wie lange wir über ein Spiel reden und dann können wir ja die Zeit zählen, die wir jetzt gebraucht haben für die Divas-Analyse von Over the Limit. Oder können wir mal die Zeit messen, wie lange wir analysiert haben zwischen Deutschland und dem Spiel gegen die Niederlande. Ja, könnten wir durchaus mal machen. Welches Deutschland gewinnen wird? Das wird ja länger als die 90 werden. Minuten also, Spielzeit. Luke de Jong ist schon ein guter Stürmer. Also da ja, Twente! Sollte man immer ein bisschen aufpassen. Enschede! So. So gut. Du sagst Enschede, ich sag Enskede, weil ich bin ja nun schon seit 2009 ein kleiner Fußball-Legastheniker. Und um mich mal so zu beschreiben, ich habe ja auch Fußballspiele auf YouTube kommentiert noch vor... Es war noch dieses Jahr. Also ich war ja beim Europa League, ich weiß gar nicht, ich glaube war Viertelfinale, ne? Ja. Bei Schalke gegen Twente und. Genau, war es Viertelfinale. Nein, das war das 16. Finale quasi. Nein, das war Schalke gegen Viktoria Pilsen. Na dann, ach ja, dann war es das 8. Finale, weil Viertelfinale war es auf jeden Fall nicht. Ja. Viktoria Pilsen war doch nur auf Schalke, weil ihr kein Bier mehr habt. Du bist zwar Host, aber das heißt nicht, dass du hier mit einem Bayern-Schal rumrennen kannst. Also, das sollte man immer ein bisschen aufpassen. Gleisi, du musst jetzt noch deine Meinung sagen. Oder war der Chris noch nicht vollendet mit seiner... Ach doch, ich war fertig. Gut, dann Gleisi, super. Ja, normalerweise ist Layla für das Aussehen zuständig, Beth Phoenix für die wrestlerischen Aktionen, hat beides... Also, normalerweise sollte das so sein. Denn, also, so wird Beth Phoenix ja immer dargestellt, aber... Bis auf das Aussehen von Layla hat bei dem Match nichts funktioniert und ich bin froh, dass Layla auch dann Championess geblieben ist. Das war's. Ja, also die Frage nach Karma habt ihr eigentlich schon weitestgehend beantwortet. Also trotzdem, habt ihr irgendwie eine Vermutung, wann sie denn endlich mal zurückkommt? Ich glaube, wenn ich mal anfangen darf, dass man vielleicht... Das Match, was man eigentlich schon dieses Jahr für WrestleMania eingeplant hat, nämlich bei Phoenix gegen Karma, schon das eventuell beim SummerSlam bringen wird. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man Karma bei No Way Out oder Money in the Bank jetzt zurückbringt oder bei einer Raw-Ausgabe. Oh, und das. Vielleicht ist sie ja wieder schwanger. Ja, die ist ganz schön fleißig. Und dass die dann auch behauptet, dass sie die stärkste und dominierendste Diva ist und dass bei Phoenix dann Einspruch einlegt und dass es dann irgendwie dann zu einer Fehde für einen SummerSlam kommen wird, denke ich mal. Bitte nicht. Und jetzt kommt der gute alte Jan. Also wann Karma zurückkommt, also ich habe so langsam die Befürchtung, dass Karma überhaupt nicht mehr wiederkommt, ganz ehrlich. Also sie steht zwar noch unter WWE-Vertrag, aber es könnte bald sein, weil Karma hat sich wirklich nochmal überlegt, nochmal ein Baby zu machen. Ja, habe ich aus Gerüchten gelesen. Ja, hat ja letztes Mal nicht so geklappt, ne? Ja, das war eine Fehlgeburt. Das war jetzt fies. Ja, es war. Ja. Hallo, Chris, ich hasse Kinder, also darf ich sowas sagen. Ja, also, ja, was hatte das Baby eigentlich? Woran ist es eigentlich gestorben? Ist es noch im Fötus gestorben oder als es schon draußen war? Ich glaube, es ist beim Ausflutschen gestorben. Ich glaube, als das Baby seine Mutter gesehen hat, ist es... Ja, es hat mal ganz kurz geflötet und dann war es abgesoffen, also... Ich glaube, mein Gott, Leute, sind wir hier bei Scrubs, die Anfänger, oder was? Sind wir hier beim Wrestling-Podcast? Ich glaube, als das Baby seine Mutter gesehen hat, ist es am Schlaganfall gestorben. Nein, wir sind Scrubs, die Noobs, das sind wir. Nein, das Baby hat sich gedacht, scheiße, meine Mutter ist ja schwarz, schnell weg hier. Nein. Mal gucken, was der gut sagt. Meine lieben rechtsradikalen Hörer, nicht, dass ihr euch jetzt hier denkt, das ist der Nazi-Podcast Nummer 1. Nein. Doch, ich bin dafür zuständig, Freunde. Es ist immer noch ein Wrestling-Podcast. Also alles okay. Ich weiß nicht. Gleisi ist einfach ein bisschen... Rechts? Gleisi ist eben ein bisschen rechts veranlagt. Also muss man so sagen. Ich wurde immer auf rechts gedreht. Er macht es gerne rechts und er ist auch rechts. Er lebt rechts und ist rechts. Das ist echt der Hammer. Wenn man vom Norden herabschaut, ist NRW ja auch rechts. Jo. Das hat jetzt wieder keiner verstanden. Machen wir weiter. Na, mal gucken. Das nächste Match war das... Ich habe dann ein paar private Angelegenheiten und deswegen melden wir uns direkt gleich zurück.